begriffen bin ich deutsch. Ich trinke hier unter ein Bier und mein Baba ist enttäuscht. Ich bin nicht der Moslem, der wollte, dass ich werde. Dennoch trage ich seinen Namen, er verlieh mit Stolz und Ehre. Mein Vater kam nach Deutschland mit grad 21 Jahren. Hat Rassismus früher fahren gedacht, er könnte es mir ersparen. Ich meine, ich bin nicht nur mir meiner Herkunft bewusst. Dennoch hätte ich nie gedacht, dass ich in Berlin mal dafür büßen muss. Ich liebe Neukölln, ich geh nie wieder nach Lichtenberg. Wahrscheinlich wär ich tot, wenn Ford nicht zum Schlichten gekommen wär. 20 gegen 1, mit Totschlägern und Springerstiefeln traten sie auf mich ein, während Passanten sich die Finger rieben. Das ist mein Deutschland, hier bin ich groß geworden. Und als Araber potenzieller Terrorist vor morgen. Ich will hier nicht alt werden, ich kenne mein Ziel. 20 Frauen, 40 Kinder und zum Sterben an dem Lied. Ich bin Deutscher, zumindest auf dem Papier. Ich bin Deutscher, und in Deutschland ein Deutscher wie ihr. Nicht im Land meiner Vorfahren, bin ich trotzdem allein. Ich bin überall zu Hause und irgendwo daheim. Ich bin Deutscher, zumindest auf dem Papier. Ich bin Deutscher, und in Deutschland ein Deutscher wie ihr. Nicht im Land meiner Vorfahren, bin ich trotzdem allein. Ich bin überall zu Hause und irgendwo daheim. Ich bin mit 7 nach Deutschland gekommen, habe den deutschen Pass von Deutschland angenommen. Ich bin Deutscher wie du kein Deutscher wie ich. Ich hab Deutschland enttäuscht, meinten sie vor Gericht. Ich kam mit 20 Mark in der Tasche an, in Berlin, in der Stadt, wo man alles schaffen kann, alles machen kann. Wenn man gerade erst Deutsch ist, immer so Land in einem Aufwitz und nicht gerade gut Deutsch spricht. Mein Bruder kam erst ein Jahr später nach, er war mit 4020 Quadratmeter Schlaf. Das Badezimmer war ständig besetzt, es war hässlich schon Geld, der letzte Dreck, den Teil durch 6 Familien im Block. Verblieben wir noch Jahre in diesem Loch. An all meine Freunde von früher und Denkler, wir Deutsche zu Bilbo, Jack, Moja, für Denker. Ich bin Deutscher, zumindest auf dem Papier. Ich bin Deutscher, in Deutschland ein Deutscher wie ihr. Nicht im Land meiner Vorfahren, bin ich trotzdem allein. Ich bin überall zu Hause und irgendwo daheim. Ich bin Deutscher, zumindest auf dem Papier. Ich bin Deutscher, in Deutschland ein Deutscher wie ihr. Nicht im Land meiner Vorfahren, bin ich trotzdem allein. Ich bin überall zu Hause und irgendwo daheim. Es heißt Fick die USA seit dem 11. September. Meine Freunde sind hier geboren und trotzdem Ausländer. Man sagt, Gastarbeiterkinder sind schlecht integriert und irgendwo daheim. Bis hier sie inhaftiert, doch das Held ist knapp und Gewalt ein Ventil. Und Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl. Ich bin durchs Land gereist, ich weiß, dass sie uns hassen. Bayerische Bullen und Glatzen aus Sachsen. Aufgewachsen in einem Land, wo es das ganze Jahr warm ist. Mein Name ist Arabisch, ich bin arisch-afrikanisch. In Afrika bin ich weiß, in Deutschland bin ich schwarz. In Neukölln bin ich cool, in Lichtenberg bin ich am Arsch. Nirgendwo geborgen, ich bin jung, alt geworden und verdorben. Ich hab Schiss vor dem Deutschland von morgen. Angst, denn wir schlagen uns die Köpfe ein. Wir sind das Letzte, doch werden die Ersten sein. Ich bin Deutscher, zumindest auf dem Papier. Ich bin Deutscher, in Deutschland kein Deutscher wie ihr. Nicht im Land meiner Vorfahren, bin ich trotzdem allein. Ich bin überall zu Hause und irgendwo daheim. Ich bin Deutscher, zumindest auf dem Papier. Ich bin Deutscher, in Deutschland kein Deutscher wie ihr. Nicht im Land meiner Vorfahren, bin ich trotzdem allein. Ich bin überall zu Hause und irgendwo daheim.